Lektion 10. 10 Lektion. Hier ist ein Glas. Dort das Glas ist rund. In totem Glas ist Wasser. Trinkst du Wasser oder Bier? Ich trinke bloß Wasser. Ich trinke kein Bier. Möchtest du etwas trinken? Willst du ein Glas Wasser? Nee, danke schön. Ich habe kein Durst. Oder Durst, Herr Wolf? Jo, Karl. Ich habe so ein Durst. Bitte, gib mir ein Glas Wasser. Wollt ihr Eiswasser? Jo, wenn du es hast. Weil es ist mir ja ordentlich heiß. Im Glas Wasser ist ein Löffel. Ist das ein Teelöffel? Nee, das ist ein Supplöffel. Der Teelöffel ist kleiner wie der Supplöffel. Der Löffel ist zu groß für einen Teelöffel. Ist der Supplöffel aus Silber oder aus Gold? Er ist aus Silber. Hast du keinen Teelöffel, Johanna? Doch, ich habe ein Dutzend Teelöffel. Weißt du, wie viel ein Dutzend ist? 12. Jo, richtig. 12 Stück von einem Ding machen Dutzend. 6 Stück sind halb Dutzend. 2 Stück von einem Ding machen Paar. Ich habe ein paar neue Stelze. Wo ist das Glas Wasser? In einer Person ihrer Hand. Die Person hält das Glas mit der ersten 3 Finger. Kannst du ein Glas mit 3 Finger halten? Ich kann es mit 2 Finger halten, aber nicht so fest wie mit 3. Mehr sind die 3 ersten Finger, aber mit der 3 ersten Finger. Weil die Präposition mit der Dativ regiert. Der Dativ ist ein Fall. Wie viel Fälle haben wir gelernt? Wir haben 3 Fälle gelernt. Der Nominativ, der Dativ und der Akkusativ. Wir kennen viel Wörter deklinieren, wie die Determinante, zum Beispiel die Artikel, die Demonstrative und so weiter, die Adjektive und auch ein paar andere Wörter. Aber wir tun nicht die Verben deklinieren, wir tun sie konjugieren. Und die Substantive? Was ist ein Substantiv? Ein Substantiv ist der Name von einem Ding oder einem Mensch. Die Wörter Glas und Löffel sind Substantive. Die meisten Substantive haben eine Form im Singular und eine andere Form im Plural. Was ist meist? Der Superlativ und viel. Der Komparativ ist mehr. Das Wort Glas hat die 2 Formen. Ein Glas, viel Gläser. Aber das Wort Löffel hat dieselbe Form im Singular und im Plural. Ein Löffel, viel Löffel.